Jetzt. Hinabgestiegen in das Reich der Toten. Ein Monolog von Werner Fritsch. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Durch diese heilige Säuberung und seine mildreiche Barmherzigkeit vergebe dir der Herr, was du gesündigt hast durch sie. Durch diese heilige Salbung und seine mildreiche Barmherzigkeit vergebe dir der Herr, was du gesündigt hast durch Hören. Amen. Durch diese heilige Salbung und seine mildreiche Barmherzigkeit vergebe dir der Herr, was du gesündigt hast durch Sprechen. Amen. Weihwasser ist auch Wasser. Gutes Wasser, schlechtes Wasser. Gekelterte Fäulnis. Heilig gesprochen. Heiß ist es hier. Ungeheuer heiß. Verdammt. Da ist die Hölle ein Dreck dagegen. Als Kind hat mein Vater gesagt, Lorenz, hat er gesagt, tu nicht zündeln, sonst gehörst du dem Teufel. Als ich wieder einmal gezündelt hab, hat mein Vater gesagt, wer nicht hören will, muss fühlen, und hat meine Kinderhand ins Ofenloch gesteckt. Mir verschlug es die Sprache auf Jahre. Die Sprache, diese Mal- und Klauenseuche. Eine furchtbare Klaue habe ich in der letzten Zeit. Der letzten Zeit überhaupt. In der Not frisst der Teufel Fliegen. Der Teufel kann fliegen und hatschen. Er hat ein böses Bein. Kinderlähmung dagegen habe ich. Im Schlaf rennt der Sensenmann schneller als ich. Ich komm kaum vom Fleck, weil ich mit einem Bein schon im Grab steck. Nachts hockt er unterm Bett und furzt. Es riecht nach stinkigen Eiern und Schwefel. Nach der Nacht ist die Angst beim Teufel. Der Teufel hat mir zum Gotterbarmen die Teres geschickt. Und ich hab die Teres aus den Klauen des Teufels gefickt. Gestrickt hat sie und alle ihre 11 Röcke übereinander getragen. Der Knoblauch hat durch die gesamte Garderobe gerochen. Wir haben durch Röcheln ein Kind zusammengebracht, einen Sohn. Ach, wer weiß, was der treibt, wo er bleibt. Er soll auf dem Ofenbau arbeiten. Ab und zu kommt er zu mir auf den Hof. Dann muss ich meinen Kofferradio verstecken, damit er keine Füße kriegt. Dass mein Sohn ihn nicht mitgehen lässt, wenn ich Wasser lassen gehe. Im Krankenhaus, wie sie Stück um Stück meinen Magen herausgesäbelt haben, hat er mich besucht. Aber vergessen gehabt, wie ich ausschaue. Darum hat er allen Patienten die Zudecken hochgeschlagen im Krankenhaus, dass er mich an meinen verkrüppelten Füßen wiedererkennt. Er hat mich um einen 20er angepumpt. Geh zum Teufel, wo du hingehörst. Ich bin ein Gotteskind, wenn ich mit meinen gelähmten Füßen ins Himmelreich eingehe. Selig die Armen im Geiste, denn ihr Himmelreich ist ihrer. Sie haben die Hölle auf Erden. Sie zeugen in Not und Tod. Und sie erzeugen Not und Tod. Im Augenblick des Todes wird das Brot in meinem viertelten Magen Granit. Das Wasser steigt von den gedunsenen Beinen her und drückt das Herz ab, dass es nicht mehr pumpt. dann sind die Herzkammern pumpvoll. Aber die Herzpumpe schon beim Teufel. Ein Leben, ein Hirnkrampf und die Seele zischt weg. Es kann über Nacht sein. Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf, wie dem Johannes. Wenn die Welt untergeht, ist auch die Nacht Tag. Keine Reue, kein Sterbenswörtchen. Dann geht es dahin mit mir. Wohin weiß der Teufel? Dann bebt die Erde im Mund der Toten. Dann rumpelt das Altersheim zusammen. Dann geht die Sonne auf und die Welt unter. Auf die Nacht muss ich die Tür zusperren, dass der Tod mit Leichtem nicht herein kann. Herein, mein Schwein, bleib draus, du Sau. Das sag ich, wenn der Franz im Suff an die Tür pusht und mich schreckt. Auf die Nacht tu ich Kopf und Kragen riskieren. Ich frisier mich und steh im Sonntagsstaat da. Da kommen die Fräuleins im Fernsehen. Die Pritschen. Auf dem Schrank stinkt ein Saukopf. Wie wenn der Schrank ein offener Sarg wär, surren Fliegen im Sommer in der Stube herum. Zum Narrisch werden. Drum um drum säbel ich von dem Saukopf herunter und mach es mir, wenn mir danach ist. Die Schweinsaugen glotzen saudumm und glasig. Es wird einem ganz anders. Ganz anders. Der Magen möchte Purzelbäume schlagen bei dem Saufraß. Einmal war der Kopf zum Platzen. Im Kopf war nur Platz für Fliegen, Gestank und Weding. Ich bin kein ganz Hirndummer. Ich hab keinen Hirntumor, höchstens einen sakrischen Hirnhumor. Aber mit dem Kopf ist es ein Kreuz. Wenn man sich den Kopf zerbricht, tut einem der Kopf weh. In den Armknochen hockt das Rheumatische. Gicht schleicht durch die Glieder. Die Glieder werden totenstarr und spuren kaum noch. Das Glied weniger. Das Glied wird nur im Traum buckig oder beim Wasser lassen, dass ich über das Ziel hinausschieß. Zieh hin, christliche Seele, im Namen Gottes, des allmächtigen Vaters, der dich geschaffen hat. Im Namen Christi, des Sohnes, des lebendigen Gottes. Im Namen des Heiligen Geistes, der über dich ausgegossen worden ist. Im Namen der glorreichen und heiligen Jungfrau und Gottesgebärerin Maria und ihres erlauchten Bräutigams, des heiligen Josef. Im Namen der Engel und Erzengel. Als der Isidor dran glauben musste, legte man ihn zu mir auf die Stube. Er röchelte beim Verrecken, brachte aber kein Kind zusammen. Stattdessen brachte er den Rosenkranz nicht aus dem Bratzen. Alle heiligen Märtyrer und Blutzeugen rief er an, dass er in seiner Soldatenjoppe aus dem Ersten Krieg begraben werden will. Er war Schütze an einer Feldhaubitze. Er schobte sich beim Mittagessen immer tot in den Latz seiner Latzhose, wenn alle den Blick beim Beten zum Herrgottswinkel erhoben hatten. Vor dem Wundrieber Schmied hat er höllisch Angst gehabt. Er hat geglaubt, dass es der Wundrieber Schmied mit dem Teufel hat oder dass der Teufel in die Gestalt des Wundrieber Schmieds gefahren ist. Einmal trieb die Bäuerin die Gänse an den Bach. Da sagte der Wundrieber Schmied auf dem Sägewerk zum Isidor: Wenn der Isidor jetzt nicht gleich eine Ruhe gibt, dann verzaubere ich den Isidor in einen Ganserer. Der Isidor ist mucksmäuschenstarr geworden und im Gesicht ganz kreidig. Später hat er den Bauern gefragt, ob er, wenn ihn der Wundreber Schmied in einen Ganserer verzaubert hat, weiter Spatzen und Schweinernis ist, oder wie alle Gänse dann Hafer und Klei. Der Bauer hat nur gelacht und gesagt, einen Gansbraten freilich darfst du dann nimmer essen, sonst bist ein Menschenfresser. Von diesem Zeitpunkt an hat der Isidor auf der Säge ein Kreuz aufgehängt. Als der Isidor gestorben ist, ist das Kreuz heruntergefallen gewesen. Nach dem Krieg hat der Isidor auf den Riemen zwischen den Schwungrädern der Transmission geschlafen. Seine Säge hat ihm der Schicker abgeluchst. Jeden Morgen ist er an den Mühlbach gegangen und hat sich den Schlaf aus den Augen gekrallt. Lippert hat er sich geschrieben. Isidor Lippert. Im Namen der Throne und Herrschaften, im Namen der Fürstentümer und Mächte, im Namen der Cherubim und Seraphim, im Namen der Patriarchen und Propheten, im Namen der heiligen Apostel und Evangelisten, im Namen der heiligen Märtyrer und Bekenner, im Namen der heiligen Mönche und Einsiedler, im Namen der heiligen Jungfrauen und aller heiligen Gottes. Zeit meines Lebens bin ich mir vorgekommen wie ein Heizer am Hochofen des Fegefeuers. Ich trug diesen Krebsanzug, Asbest, einen Helm mit Visier hatte ich auf dem Schädel, das Visier heruntergezogen, wie der schwarze Ritter. Auf dem Hochofen weiß man nicht, wer anschafft. Es sind silberne, gesichtslose Männer mit gleichfalls heruntergezogenen Visieren. Als ob sie Fliegenreusen vor den Fressen hätten. Das Wasser rinnt ihnen durch die Furchen im Gesicht. Doch sie fluchen nicht. Wer flucht, ruft den Teufel an. Im Fauchen des Hochofens versteht man kaum sein eigenes Wort, geschweige die Befehle anderer. Aus ihrem Herumfuchteln geht hervor, dass sie Befehle geben. Auch sie ziehen den Schwanz ein, wenn einer im Anzug kommt, grinsen jedoch wie skalpierte Sauköpfe, wenn unser einem der Gaul durchgeht, wenn sich unser einer das Gefries verbrennt, wenn die Bartstoppeln Feuer fangen oder die Holzschuhe brenzeln, wenn einem die Haut schmort und man sich vorkommt wie auf einem Höllenrost, weil man nicht aus der Haut kann, geschweige in den Himmel auffahren. Sie ziehen hinter ihren schwarzen Visieren Fratzen, weil sie die Gosche nicht aufreißen können. Sonst trocknet ihnen der Rachenschleim am Gaumen fest, dass sie ihn sich aus der Mundhöhle spachteln müssen. Scheiße ist, dass man nicht weiß, ob der Hochofen für das Fegefeuer oder für die Hölle ist. Ich bin der Heizer, ich heize mit Holz. Was ich verheize, weiß ich nicht. Wem ich einheize, auch nicht. Ich glaube dumpf, dass das Feuer für die Hölle ist. Der Rauch kommt als einziger in den Himmel. Wenn der Rauch nicht steigt, dann schmerzt mein Kreuz. Die Geschichte mit dem Kreuz hat einen Haken. Mit einem Fleischhaken schlage ich in die Schnauzen der verreckten Schweine und zerre sie auf den Schinderkarren. Später wasche ich mir die Hände mit Seife aus Knochenmehl. Der Mittelpunkt der Erde ist eine feurige Kugel. Flammen züngeln aus dem Rachen der Erde. Das ist die Rache der Hölle. Dann schmilzt das Eis in den Herzen der Gerechten. Dann lodern die Eisheiligen. Dann ist eine zweite Sintflut perfekt. Ihr Heiligen Gottes, kommet zu Hilfe, heiligt in ihm, ihr Engel des Herrn. Nehmet auf seine Seele und traget sie vor das Antlitz des Allerhöchsten. Christus, nehme dich auf, der dich berufen und in das Himmelreich soll ein Engel dich geleiten. Woher gib ihm die ewige Ruhe. Der Isidor war mein Kumpel, als er abgekratzt ist. Der Isidor war einer, der sich den Schlaf am Bach aus den Augen gekrallt hat. Und die Träume dazu. Er war bigott und hatte hirnverbrannte Träume. Im Zweiten Krieg war er Unteroffizier. Er hat mich in den Ofen geschickt, wenn ein Stein locker geworden ist. Durch das Loch im Ofen habe ich gesehen, dass schon viele Heizer, oder weiß der Teufel was für welche es waren, in den Ofen hineingefallen sein müssen. Da hat der Isidor wie am Spieß geblärt, dass ich nicht in das Feuer schauen darf. Ich habe gesagt, ich habe nicht in das Feuer geschaut. Das Feuer hat in mich hineingeschaut. Denk dir nichts, hat der Isidor gesagt. Das ist ein Befehl. Wir haben ein paar Waggon voll Schaufensterpuppen gekriegt von der Reichsmodekammer. Die sollen verbrannt werden, dass die Weiber kein Geld mehr für die teuren Fetzen aus dem Fenster werfen. Wir müssen alles in einen Topf schmeißen. Wir brauchen das Geld für Kanonen. Um die glühenden Steine und heißen Eisen im Ofen anzulangen, hat man schon eine eiserne Zange gebraucht, wie ein Schlangenfänger für die Giftschlangen. Alles wird kurz und klein gehobelt. Alles wird durch den Kamin gejubelt. Und die Sargnägel? Mein Zigarettendrehmaschinchen ist verreckt. Ich muss drehen und drehen, um nicht durchzudrehen. So dreckig ist die Luft, so voll Katzendreck. Zwar denke ich, rauchen kann ich in der Hölle auch noch. Aber dort wird der Schnaps voll Asche und die Zigaretten werden zum Kurin sein, dass es einem in der Gurgel graust. Nichtsdestotrotz, 77 Jahre habe ich heuer auf dem Buckel. Geräuchertes Fleisch hält sich eben länger. Der Teufel hat es schon so eingerichtet, dass man aus dem Fluchen überhaupt nicht mehr herauskommt. Keine Flucht außer Fluchen. Das Fluchen ist ein Blitzableiter, der geradewegs in die Hölle prescht. Das Fluchen ist wie das Ausspucken, wenn man schleimig ist. Das Fluchen darf keine Speichelleckerei sein. Das Ausspucken muss schon einen Lungenhering aus den Lungenflügeln herausangeln. Der Zigarettenrauch teert den Weg zur Lunge für den Krebs. Das ist zum Todlachen, als ob einen der Krebs erlösen könnte. Das Asbest hat mir den Rest nicht gegeben. Der Krebs hat mich nicht erkrallt, unberufen. Mit 70 habe ich noch Krebse gefangen. Einmal hat mich der im Wassertrog gefangene Krebs gezwickt. Es ist ein gehöriger Unterschied, ob der Krebs außen ist oder innen. Es ist überhaupt ein Unterschied zwischen außen und innen. Aber das ist jedem sein Bier, sein Rauch, sein Asbest. Der Pfarrer hat den Kirchhof restaurieren lassen. Augenscheinlich haben ein paar asoziale Gräber dran glauben müssen. Der alte Hohlweg ist mit Kirchhoferde aufgefüllt, von den Pestgräbern. Die Füchse beißen an den vom Bagger zerschmetterten Totenschädeln und den gespreißelten Beckenknochen herum. Auch ein Marterhund soll herumwildern. Jetzt hau ich mich hin. Allweil bin ich noch nicht hin. Die Deckel sind schwer wie Sargdeckel. Im Schlaf ist mir, als hätte sich die gestorbene Großmutter nackt in den Brennnesseln des Steinbruchs gewälzt. Und die Dorfleute tanzen nackt und irr auf dem Friedhof. Jedoch so langsam und gegen das Erfrieren kämpfend, dass mir der Totentanz in der Totentanzkapelle lebendig erscheint. Die Totentanzkapelle begleitet den Reigen mit dem hellen Bimmeln der Totenglocke. Plötzlich kriegen sie ein Reißen. Die Glieder zappeln, werden schwarz. Reicht einer dem anderen die Hand oder hebt einer die Hand zum Gruß und schreit Heil oder Heiland. So fallen die Arme vom Rumpf wie Eidechsenschwänze. Ganz heiß wird mir, mein Leib glüht, als hätte ich einen heißen Stein im Magen. Und jedes Wort ist nur ein Tropfen Speichel darauf. Schweiß rinnt mir über die gefurchte Stirn. Ich zeige der Furcht die Stirn, ist auch das Hirn hin. Wann werde ich aufwachen, tot und mit singender Seele? Das Singen der Seele wird halt das Kreischen der Säge sein, wenn sie beim Gericht durch das Kerbholz geigt. Und wann werde ich neben meinem Körper stehen und meinen Körper liegen sehen, wie ein Häufchen Elend? Wie mein eigener Schutzengel werde ich dereinst neben meinem Körper stehen? Wie werde ich mein Leben sehen, wenn mir der Star gestochen wird? Im Krieg Heizer, im Frieden Knecht. Was wird mir in den Kopf kommen, wenn ich einmal nicht mehr in meinem Kopf bin? Dann gehe ich über gelbe Rapsfelder und ein Wetterleuchten ist über den Wäldern. Ich werde die Augen zum Himmel erheben und Gott dafür danken, dass es ihn nicht gibt. Lieber Bruder, ich befehle dich dem allmächtigen Gott. Ihm, dessen Geschöpf du bist, vertraue ich dich an. Wenn du im Sterben die Schuld der Menschennatur bezahlt hast, kehre heim zu deinem Schöpfer, der dich aus dem Staub der Erde gebildet hat. Wenn also deine Seele den Leib verlässt, soll der Engel strahlender Ruhe ihr entgegeneilen. Der Richterrat der Apostel soll dir nahen, der weißgewandeten Märtyrer triumphierendes Heer dir entgegenkommen, der jugenden Jungfrauen reigen dich empfangen, und die Umarmung seligen Friedens soll dich umschließen in der patriarchen Schoß. O Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihm vor den Pforten der Hölle. Jetzt kommt ein Blitz und weckt mich. Er kommt aus dem Himmel geschossen. Oder ist es die Sonne im Kommodenspiegel, dass ich aufwach? Fliegen schwirren mir schon in aller Herrgottsfrüh um den Nischel. Allweil sind sie noch nicht winterstarr satt, dass man sie mit der Zeigefingerkuppe zertätschen kann. Die schwarzen Brummer und Sirrer sind die einzigen Schutzengel hier herinnen. Zum Teufel hinein! Der linke Stiefel steckt noch im Stiefelknecht. Ich habe Schuh Nummer 56. Und Kinderlähmung. Ich schoppe meine Stiefel mit Stroh aus, dass ich besser hatschen kann. Dass ich besser hatschen kann, habe ich neuerdings auch einen Hackelstecken. Den Fußkäse kann ich mit dem Messer abschaben. Den kann sich wer da will aufs Butterbrot schmieren. Löcher hat mein Fußkäse allerdings keine. Meine Socken haben schon eher Löcher, solange mir sie die Bäuerin nicht stopft. In der Früh spüre ich allweil ein Ungenügen, ein Aufgekratztsein, ein Ausgesetztsein. Ich muss mich sakrisch zusammenreißen. Ich bin den ganzen Tag lang wie nicht aufgewacht. Als Schlafwandler muss ich auf der Hut sein. Zu viel geht mir im Kopf herum und mir tut der Kopf von den vielen Schritten weh. Der Weg ist steinig, die Brombeerranken am Wegrand dornig. Der Schutzengel sagt, die Steine sind schön. Wenn ich mit dem Schicksal hadere, ist es aus. Ich werde mich aufraffen. Ich werde Spuren hinterlassen auf meinem Weg. Mit einem gesunden und mit einem kranken Bein, dass die Leute denken, da ist der Teufel gegangen. Der Teufel ist meinen Weg gegangen. Wenn ich weg bin, ist auch der Weg weg. Dann, wenn alles weg ist, nur ich nicht. Fliegen zappeln auf dem Rücken liegend im surrenden Verrecken. Gestern hat es zu Mittag einen frisch gefischten Hecht gegeben. Der Hecht liegt mir schwer im Magen. Ein Hecht hat die Marterwerkzeuge der Kreuzigung Christi im Kopf. Wenn man einen Hechtkopf isst, sieht man erst, dass der Hecht tatsächlich die Marterwerkzeuge der Kreuzigung Christi im Kopf hat. Natürlich muss man die Gräten sauber abzausen. Das Kreuz ist eine Gräte in Kreuzform unterhalb der Schädeldecke. Ein Schwert kommt aus dem Hals, ein Hammer aus der Gaumengegend. Die Säge ist das Kiefer mit den gezackten Zähnen. Diese Dinge findet man freilich nur dann im Kopf eines Hechtes vor, wenn die Bäuerin den Hechtkopf nicht zu arg mit dem Hammer zerschmettert hat. Nicht mit dem Hammer der Kreuzigung Christi im Kopf des Hechtes, sondern mit dem Hammer aus dem Bulldog-Werkzeugkasten. Weil sie zum Abstechen zu blöde sind, müssen sie den Hecht mit dem Hammer erschlagen. Rauch ist gestern aus einem Gehöft geschlagen. Feuerzungen sind aus dem Dachfirst aufgefahren, weil das Grumet feucht eingefahren worden ist oder weil ein Kabel von der Infrarotlampe im Schweinekoben durchgeschmort ist. In der Feuerhölle haben die Zuchtsauen wie am Spieß geoinkt. Ein Guckel ist mit schwarz versenkten Federstummeln aus den Flammen geflüchtet. Das Rindvieh rennt noch heute in den Wäldern herum. Notfalls muss der Jäger Jagd auf die Rinder machen. Die Stiere werden wieder schnauben wie Auerochsen und mit den Ketten rasseln, die in der Zwischenzeit ins Fleisch gewachsen sind. Früher haben wir das Heu in einen Häcksler gespießt. Heute wird es durch ein Gebläse gejagt. Wenn das Heu feucht ist, entzündet es sich nach einiger Zeit selbst. Dann brennt der Heustadel lichterloh. Oder es schlägt ein Blitz ein, wenn kein Feuerteufel unterwegs ist. Es gibt Leute, die können nicht sehen, dass ein Bauernhof dasteht und nicht brennt. Denen hat kein Vater die Hand ins Ofenloch gesteckt. Denen hat es die Sprache nicht verschlagen. So ein Feuerteufel wird wohl eine Art Prophet sein. Ein Schwarzseher, der es gern hell hat in der Nacht. Der sagen will, dass wenn die da oben so zutun, dass dann alles brennt, dass dann die Hölle wirklich auf Erden ist. Das Leben wird nur noch ein glimmernder Docht sein, dass man es leicht mit der Geißel zusammenhauen kann. Himmel und Erde werden brennen, denn dann ist die Zeit da, wo alles ein Ende nimmt. Wenn die Leute wie Fliegen von der Bank fallen, dann beginnt die letzte Zeit. Der strenge Herr war schon da und hat den Leuten die Haut abgezogen. Er ist nicht ganz mit dem Weltabräumen fertig geworden. Er hat aber genug Sauköpfe übrig gelassen, die Geist von seinem Geiste sind, wenn sie auch jetzt Anzüge tragen statt Uniformen. Häuser werden wie Pilze aus dem Boden schießen. Und nicht nur Häuser. Die Berge werden schwarz vor Leuten, wo sich verbergen, weil keine Kirchenglocken mehr läuten. Aber die Werwölfe, sie rennen. Die heulen Tag und Nacht, die Sirenen. Wenn es kracht, wenn die Leute aus den Banken fliegen, dann ist auf das Geld geschissen. Auch heute sollte einer aufs Geld scheißen. Aber wenn er sich den Arsch abputzt damit, ist er schon verratzt. Wer es überlebt, muss einen eisernen Schädel haben. Wenn kein Totenvogel mehr fliegt, fliegt alles auf. Im Spital kriegen wir Semmeln, wie die Gottengeln. Aber die Vögel haben nicht mehr gescheit fliegen können. Die Vögel haben auch dann alles gefressen. Eine große Wunde ist die Erde. Die Berge speien Feuer. Der Bluthund wird Tollwut kriegen. Und die Jäger, wo die Füchse vergast haben, werden selbst räudig zugrunde gehen. Du hast das Essen vor dir und darfst es nicht essen, weil es dein Tod ist. Und das Wasser hast du und einen Saugrand, dass du es nicht trinken darfst, weil es dein Tod ist. Die Luft frisst sich in die Haut wie Gift. Leg all dein Gewand an, dass dich das Giftige am Arsch lecken kann. Lass das Nasenspitzel nicht herausschauen, noch den Schwanz. Wenn dir die Haare ausfallen, hat es dich erwischt, weil die Leute den Teufel nicht erkennen, wenn er sie beim Kragen hat. Bauer, sag es deinen Kindern, sie sollen auf den Tillenberg rennen, wenn es kracht. Das ist der Mittelpunkt Europas. Ich bin nur ein Knecht und weiß nicht, ob es ein guter oder ein böser Geist ist, der mir die Sachen vormacht. Aber ich weiß, dass es wahr ist, weil es die Leute nicht glauben. Es geht auf das Ende zu. Und das hat schon angefangen. Die Bauern sitzen im Wirtshaus beim Kartenspielen. Da schauen die fremden Soldaten schon zum Fenster herein. Die Panzer fahren noch durch die Wondrebsenke. Aber die drin sitzen, sind schon schwarz geworden. Wer den aufgewirbelten gelben Staub einschnauft, kriegt einen Krampf und stirbt. Der Staubtod geht um. Er hat ein Gesicht wie aus einem Dorschen geschnitzt. Gedenke, o Mensch, dass du Staub bist und schau, dass du dich aus dem Staub machst, solange noch Zeit dazu ist. Wie Mumien werden die Menschen, noch während sie leben. Sehen tät ich noch mehr, aber zu sagen wage ich's nicht, sonst sperren sie mich ins Narrenhaus. Aber schon jetzt schlottern die studierten Laffen und gelehrten Pfaffen vor den Worten eines Bauernknechts, wenn sie es auch nicht ums Verrecken zugestehen. Alle wollen sie lieber mit stolz wehenden Flaggen untergehen. Das ist auch heute noch die Losung, obwohl die Sache einen Haken hat, der ein Kreuz ist. Das ist doch keine Lösung. Eine Lösung kommt für die erst zustande, wenn alles verkohlt. Ob die alles verkohlen wollen, weil die Braunkohlenvorräte knapp sind. Drum bete ich auch kein Morgengebet, weil ich denke, Gott hat eh genug Sorgen. Kommt sowieso nicht zu Rande und lässt es krachen. Diesmal würde ihm allerdings eine Sintflut nicht mehr genügen. Da täten sie doch alle in die Unterseeboote abhauen. Und gerade die größten Ratten wären auf diesen sinkenden Schiffen. Die Haie täten die Wasserleichen in die Konservendosen der Kirchen unter Wasser buxieren. Ich glaube kaum, dass sie die Leiber mit EI in Leiber mit AI verwandeln werden. Denn eine solche Wandlung kann nur dann eintreten, wenn man bei der Wandlung das Geld im Beutel des Mesners durchs Kirchenschiff klingeln hört. Aber wenn alles voll Wasser ist, wird der Glöckchenklöppel kaum schnell genug schlagen, dass es zum Bimmeln kommt. selbst den Krokodilen ginge es bei einer Sintflut dreckig. Doch sie würden sich über Wasser halten können. Der Teufel täte etwas wegfluchen, weil der Hölle mit der Zeit das Feuer vor Lauter durch die Decke sickerndem Wasser ausginge. Die Pfarrer täten mit Sauerstoffgeräten in den Kirchen herumtauchen und von der Kanzel ins Kirchenschiff hechten. Die Schleien täten den Hechten im Beichtstuhl beichten, bis sich die Ohrmuschel hinter dem Sprachgitter als aufgesperrter Hechtrachen entpuppt hat. Im Glockenturm täten Goldfische herumgeistern, im Friedhof täten Karpfen gründeln, im Weihwasserbecken täten sich Aale recken, in der Totentanzkapelle täten sich die Blechbüchsen der Heringe und Ölsardinen stapeln. Statt der Sensenmänner wären auf den Votivtafeln aufgerissene Hairachen. Einmal habe ich den Bauernbuben im Moorteich auf dem Mönch stehen sehen. Statt mit Brotbrocken hat er die Karpfen mit seinem Samen gefüttert. Das Blut der Märtyrer ist der Samen des Christentums. Aus so einem Hairachen kommt keiner Heil heraus. Höchstens hinten, als Haut und Knochen. Früher hat der Nazi in Flossenbürg ein Konzentrationslager errichtet gehabt. Die Knochen haben sie durch die Knochenmühle gejagt und aus der Haut haben sie Lampenschirme gemacht. Die ganze Zeit hat es gerochen wie jetzt, wenn der Katzendreck aus der Tschechei über die Grenzen drückt. Ich kann irrgehen. 30 oder 40 Jahre sind eine lange Zeit. Aber dass alles, wenn man's vergessen will, noch schlimmer wiederkommt, das habe ich mitgekriegt in zwei Weltkriegen. Da kann uns eins Gift draufnehmen. Mich haben allweil die kleinen Kinder erbarmt. Ich hab sie nicht können kommen lassen zu mir. Einer ist einmal hereingekommen im Schlafanzug oder so und hat der Bäuerin einen Erdäpfel aus der Hand gerissen und ist abgehaut. Er war nur noch Haut und Knochen. Geschlottert hat er wie eine Krautscheuche. Ich habe ihm wollen helfen, aber das hätte mich ans Messer geliefert. Gegen Kriegsende sind sie haufenweise ausgerissen und haben Futterrüben aus den Futterkrippen gefressen. Dann hat man auf die Leute im Schlafanzug eine Treibjagd abgehalten. Im Winter. Der Schnee war blutig, weil die auf der Flucht barfuß waren. Mit Schützenketten und Schäferhunden haben sie den Buchenwald hinter dem Steinbruch durchstrichen. Überall, wo man auf sie traf, hat man sie über den Haufen geschossen. Da hat sich niemand drum was geschissen. Im Kuhstall oder in der Küche oder in der Kirche, wenn es hat sein müssen. Die Bauern haben denen im Schlafanzug mit der Schaufel das Hirn herausgehaut. Der Kramer hat sich 7 Häftlinge geholt, die im Gemeindezimmer eingesperrt waren. Dann hat er sie an die Friedhofsmauer gestellt und seinen Karabiner vom Hacken geholt. Sie haben umsonst auf Knien um ihr Leben gefleht. Ein Bauer hat einen über der Futterkrippe mit dem Krötenstecher in den Hals gestochen, dass das Blut gespritzt ist. Die Bäuerin hat mit dem Melkschemel auf ihn eingedroschen. Das war aber alles erst gegen Kriegsschluss gewesen. Sonst hat kein Schwein einen Dunst gehabt. Das heißt, einmal ist ein Bauer auf der Bahnstrecke von Geiersreuth nach Floß gegangen. Da habe ich die Geleise gelegt. Stolpert er allweil über die Leichenhaufen. Im Wirtshaus hat er ausposaunt, ob die Reichsbahn ihren Dreck wohl nicht von den Geleisen räumen kann. Da hat ein SS-Spitzel gesagt, dass er wohl einen Rausch hat. Wenn er keinen Rausch hat, kann er ja in den Steinbruch gehen und sich einen Grabstein aus dem Granit meißeln. Naja, die Soldaten aus dem Konzentrationslager waren zwar nicht gerade im Gottesdienst zugegen, aber auf dem Kirchweihtanz haben sie sich schon blicken lassen. Es waren tolle Hechte darunter. Die haben mir auf der Tanztenne immer die Mädchen weggeschnappt. Ich habe eh nicht tanzen können durch die Kinderlähmung. Und nicht mögen auch. Jetzt schüre ich mir schnell den Kanonenofen an zum Kaffee kochen. Das Kienholz ist scheitgroß geklebt und prasselt dir heuer. Ich stell mir einen Blechhaufen auf die Ofenplatte. Wegen dem Kochen heiz ich auch im Sommer. Wenn es hochkommt, schneide ich auch noch ein Drum vom Saugkopf herunter und schmeiße es ins siedend heiße Wasser. Sakrisch stinkt der Saugkopf auf dem Schrank. Der gehört weggeputzt. Er ist ganz schwarz vor Fliegen. Ich hätte dem Saugkopf längst die wechselnden Schweinsaugen ausstechen sollen. Da denkst du, Hengst, wenn man in den Kommodenspiegel schaut, und auf einmal schaut einem aus dem Kommodenspiegel ein Saugkopf an, vom Schrank herunter. Derweil das Wasser im Blechhaufen kocht, sehe ich in den alten Zeitungen zum Anschüren auch immer einen Saugkopf hineinfotografiert. Das ist mir sogar auf dem Abort ohne Brille aufgefallen, dass in der Zeitung öfters ein Saugkopf abgebildet ist. Wahrscheinlich wird diese Zeitung von einer Metzgergenossenschaft herausgegeben. Das Papier ist so glatt, dass es kaum brennt, weder im Ofen noch am Hintern. Auch auf dem Fernseher sehe ich oft einen Saugkopf. Gestern bin ich beim Fernsehen eingenatzt. Zuerst hat mir geträumt, dass die toten Juden in Flossenbürg den toten Adolf Hitler ans Kreuz geschlagen haben. Hoch oben auf den Zinnen des Burgturms über der eisernen Windrose ist das Kreuz gestanden, aus toten Knochen gefugt und mit Knochenleim zusammengeschweißt. Der Hitler hat am Kreuz Grimassen geschnitten wie ein kastrierter Gorilla. Alle Volksempfänger, die Hitler immer so gut besamt hatte wie der Tierarzt die Kühe, waren auf Empfang gestellt. Der Wind orgelte grausig, als Hitlers letzte Worte durch die wie Totenknochen skelettierten Wälder hallten. Mein Volk, warum hast du mich verlassen? Brutal wurden 5 Kilometer weiter an der tschechischen Grenze die tschechischen Wachposten von Hitlers Stimme aus dem Schlaf gerissen. Sie schlugen Alarm und hätten ums Haar den Dritten Weltkrieg ausgelöst. Gott sei Dank glaubte man ihnen nicht und sperrte sie ins Narrenhaus, weil die Tschechen weder an Gott noch an Hitler glauben. Dann hat mir geträumt, dass alles verratzt ist. Auch ich bin eine Ratte, die durch ihre abrupten Weigerungen zu fressen den anderen Tieren mitteilt, dass man Giftweizen gestreut hat, um uns auszurotten. Meine Hoffnung ist so groß, dass ich verhungere. Mein Hunger ist so groß, dass ich selbst Rattenfleisch fressen würde. Ich bin in Worten nicht verrückt, in Bildern aber gefallen, wie im Krieg. Wie hat der Franz allweil gespöttelt? Heut Nacht wäre ich ums Arschlecken gestorben. Mein Ding ist schon steif geworden gewesen. In der Handschrift des Todes kann es geschrieben stehen, die Ewigkeit ist weiblich. Kugelig als Kürbis herum, inwendig schon ganz voll Erdreich. Erdreich eher als Wasser. Wackerstein am End, wo glühen tun, wo es Ameisenfunken heraushaut, über den Stängel, wie Blüten. Der schwarze Hengst ist im Herbst einmal über die Kürbis gekommen, 47, wild gewesen. Der Sakramenta hat sich nicht beschlagen lassen, dass ihn der Wondreber Schmied an den Fesseln zum Beschlagen extrig hat festschrauben müssen, in einem Schraubstock. Sonst wäre die Wondreber Schmiede in all ihrer Rußschwärze zum Teufel gegangen. Und so eine Kraft ist in mir auch, wenn ich aufsteig als Rauch. Lieber arm im Erdreich, kann die Mutter Gottes gesagt haben, mehr Stern über Brandungen, hab ich gesagt. Jetzt. Hinabgestiegen in das Reich der Toten. Ein Monolog von Werner Fritsch. Es sprachen Lorenz, Fritz Strassner, der Priester Walter Lenz. Ferner Anna Magdalena Fitzi, Jacqueline McCauley, Rosi Walter, Wolfgang Bauer, Georg Krause und Dirk Plönnissen. Komposition Anima Musica. Ton und Schnitt Walter Jost und Karin Friedle. Assistenz Michael Utz. Regie Norbert Schäffer. Sie hörten eine Aufnahme des Süddeutschen Rundfunks Stuttgart.